Ich kenne drei reizende Frauen, Manon, Madeleine, Marie. Möcht einer der drei gern vertrauen, jeder sagt zu mir, Cherie. Küss ich die drei reizenden Frauen, Manon, Madeleine, Marie. Dann weiß ich nicht, lieb ich nun die oder die, Manon, Madeleine, Marie. Raten Sie, was soll ich tun? Das ist Marie. Keine kann so wundervoll küssen wie sie. Oder liebe ich Manon? Sie ist so zart. Bliebe noch Madeleine, sie ist wunderschön und sehr apart. Ich kenne drei reizende Frauen, Manon, Madeleine, Marie. Möcht einer der drei gern vertrauen, jede sagt zu mir, Cherie. Küss ich die drei reizenden Frauen, Manon, Madeleine, Marie. Dann weiß ich nicht, lieb ich nun die oder die, Manon, Madeleine, Marie. Madeleine Marie. Jede sagt zu mir, Cherie. Manon, Madeleine Marie. Dann weiß ich nicht, lieb ich nun die oder die. Manon, Madeleine Marie.